zerrissen dir. Ich weiß, ich bin ein von vielen. Du willst nur mit Mädchen spielen. Ich kriech zu dir auf von den Knien. Gehorsam wie ein Kind für dich. Doch bitte sag mir nicht, du willst mich doch gar nicht. Bitte sag mir nicht, du brauchst mich, es geht dir doch gut ohne mich. Bitte sag mir nicht, du liebst mich doch gar nicht. Bitte sag mir nicht, du willst mich nicht. Ruf mich an nachts um 2:30. Bitte sag mir nicht, du willst mich doch gar nicht. Bitte sag mir nicht, du brauchst mich, es geht dir doch gut ohne mich. Bitte sag mir nicht, du willst mich, du willst mich doch gar nicht. Bitte sag mir nicht, du brauchst mich, es geht dir doch gut ohne mich. Bitte sag mir nicht, du brauchst mich, es geht dir doch gut ohne mich. Bitte sag